Mein allerletzter Blick, der Film spult zurück. Das Blut in meinen Adern wird langsam kalt. All die Stimmen werden leiser, keine Kugeln mehr im Lauf. Alle Kräfte aufgebraucht und gibt es keine Menschen, der um mich weint. Wär das Loslassen leichter, ich spür die Schmerzen wie durch Filter. Hör nur den Mond, wie er mich ruft und klammer mich verzweifelt an den letzten Rest meines Lebens. Es ist noch lange nicht vorbei, mein letzter Atemzug noch weit. Keine Angst, mein Freund, ich bleib in deinen Träumen und deinen Tränen. Es ist noch lange nicht vorbei, dein letzter Atemzug noch weit. Keine Angst, mein Freund, ich bleib in deinen Träumen und deinen Tränen. Immer wenn du lachst, immer wenn du weinst, immer wenn du denkst, du bist ganz allein, bin ich an deiner Seite, immer da an deiner Seite. Immer wenn du lachst, immer wenn du weinst, immer wenn die Kraft, die du brauchst, nicht mehr reicht, bin ich an deiner Seite, immer da an deiner Seite. Es liegt nicht mehr in meinen Händen und ist das jetzt schon das Ende, dann soll es auch so sein. Doch in jeder Sekunde, die sie an mich denken, lebt ein Stück meiner Seele immer weiter. Solange das so bleibt mit dir, dem Song, den ich gemacht hab, die Steine meines Weges gepflastert mit Blut und Schweiß. Von jedem, der mich geliebt oder gehasst hat, mit dem ich geweint oder gelacht hab, von dem bin ich ein Teil. Und jeden Tag, den mein Sohn hier erlebt, den erlebe ich mit, denn ich schenk ihm vom Himmel aus ein Wasser mit Blick. Und wenn die Last, die er tragt, für die Schultern zu schwer wird, dann denk mich zurück. Es ist noch lange nicht vorbei, mein letzter Atemzug noch weit. Keine Angst, mein Freund, ich bleib in deinen Träumen und deinen Tränen. Es ist noch lange nicht vorbei, mein letzter Atemzug noch weit. Keine Angst, mein Freund, ich bleib in deinen Träumen und deinen Tränen. Immer wenn du lachst, immer wenn du weinst, immer wenn du denkst, du bist ganz allein, bin ich an deiner Seite, immer da an deiner Seite. Immer wenn du lachst, immer wenn du weinst, immer wenn die Kraft, die du brauchst, nicht mehr reicht, bin ich an deiner Seite, immer da an deiner Seite. Auch wenn es mal vorbei ist, bin ich an eurer Seite. Wenn die Zeiger nicht mehr ticken, meine Stimme nicht mehr klingt, bin ich an eurer Seite, immer da an eurer Seite.